Sag, was meint ihr, wenn seine Strafe bei Nacht oder bei Tag über euch kommt? Was werden die Übeltäter davon vorzuverlegen wünschen?